In den frühen 80ern, wo auch in Deutschland eine Menge Schräges und Abgründiges produziert wurde, waren sie Mainstream. Die Rede ist von der Berliner Band Spliff, die ihre gut produzierte Musik bei denen platzieren konnte, denen der andere kam, der in dieser Zeit erschien, einfach zu schräg war. Spliff mit Déjà-vu.